Unsere Vorväter werden immer noch als Verbrecher diffamiert. Auch wir wissen ganz genau, sie waren die besten Soldaten der Welt. Und das nächste Lied ist unseren Großvätern und unseren Großmüttern gewidmet, die gekämpft haben für Deutschland. Und das Lied heißt »Als der Schnee fiel«. Von der Farbe des Blutes. Er wird die Welt beherrschen, wenn es da nur einen Weg für ihn gäbe. Es ist schon der Start zu den Minaretts als Spitze der Türme. Denn er war das Biest, er entfachte die roten Stürme. Als der Schnee fiel, bedeckte Ideale und Träume. Schnee fiel, gefroren die Wälder und Säume, als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren, als der Schnee fiel, um sich elendig zu erfrieren. Sie waren auf der Straße, die Napoleon vor ihnen nahm. Sie kämpften als Mächte des Lichts gegen die Dunkelheit in dem heiligen Krieg. Den einen Tag blickten sie auf die Kornblumen im Sonnenschein. Den nächsten fuhren sie zu Tode im Eis und Schnee. Es war eine Pein, als der Schnee bedeckte Ideale und Träume, als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Säume, als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren, als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Dann folgte der Rückweg auf den Schneewüsten ihres Verrats. Die Kälte nagte an den Körpern, tief saß der Schmerz der Niederlage. Menschen, die sie einst begrüßten, wendeten sich von ihnen ab. Diese Menschen wussten jetzt, dass wie schaufelte ihr gemeinsames Grab, als der Schnee bedeckte Ideale und Träume, als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Säume, als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren, als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Kamst du zurück zu den Ufern deines Vaterlands? Viele Feinde kamen, Verräter hatten überall ihre Hand. Viele Männer hatten gekämpft und sie mussten gewinnen. Und immer brach mir das Herz, das Bild zu sehen mit der roten Fahne in Berlin. Als der Schnee fiel, bedeckte Ideale und Träume. Als der Schnee fiel, gefroren die Räder und Säume. Als der Schnee fiel, mussten sie weiter marschieren. Als der Schnee fiel, um nicht elendig zu erfrieren. Um nicht elendig zu erfrieren.